für Landflieger sagte, was hat denn Übels getan? Thank you.

Flammen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Thank you. Da wurden zwölf Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der Blutentempel und für den Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget wurden. Thank you.

Land in Leib und wickelte ihn in ein Rheinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches hatte lassen in einem Fels hauen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davor.